Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Tja, bei uns steht keine Mannschaft auf dem Platz, sagt Trainer Dieter Hecking. Wir kommen da nur raus gemeinsam als Mannschaft, das sagt Max Kruse. Wie das gehen soll, darüber spreche ich heute unter anderem mit dem Mann, der mit beiden gesprochen hat, nämlich mit Kurt Hoffmann, Redakteur und Reporter der Bild-Zeitung. Dann reden wir natürlich über den nächsten Gegner, den FC Ingolstadt. Darüber spreche ich mit Lars Wilhelm vom Ingolstädter Fußball-Talk 19er Alu. Und natürlich kommen im Wölferadio wieder die Fans zu Wort. Ihr habt mir wieder jede Menge geschrieben. Und über die Situation und Stimmung im Verein möchte ich auch mit einem VfL-Fan der ersten Stunde sprechen, die als Schilderfrau bekannte Dorothea Nahstedt-Hampel. Blutgrätsche von hinten. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch gerne mal was vorlesen. Und zwar einen aktuellen Artikel aus der Zeitung Die Welt. Da steht: Der VfL Wolfsburg ist die größte Enttäuschung der Saison. Nur international strengen sich die überbezahlten Stars noch an. Trainer Hecking ist mitschuldig, die Champions League futsch, das macht nichts. Dass der VfL Wolfsburg allen irren Investitionen zum Trotz überregional keinen wirklich juckt, ist ein gutes Zeichen für die Bundesliga. Ein Fallbeispiel mit Herz. Du kannst kaufen, was du willst, nur Sympathien, die holt dir keine Überweisung der Welt. Da braucht's innere Werte. Ich finde nicht, dass sie in Wolfsburg gute Arbeit leisten, weder sind sie einfalls noch erfolgreich. Gemessen an den Möglichkeiten ist der VfL die größte Enttäuschung der Saison. Tabellenachter, 27 Punkte, irgendwas zwischen Mainz und Ingolstadt, 26 Punkte hinter Bayern und das im Februar. Null Chancen auf Schale oder Pokal, da ist man schon raus. Nur in der Champions League winkt sogar das Viertelfinale. Dank glückslos Gent und der großen Bühne in der Champions League macht es den Eindruck, geben sie noch Gas und konzentrieren sich die satten sehr Großverdiener. Ja, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen: Lasst sie doch alle mal labern. Ja, jetzt bin ich leider nicht ganz so gestrickt. Denn mich ärgert sowas immer wieder kolossal. Nämlich mit welcher Häme, und das kommt hier raus aus diesem Artikel, finde ich, dann doch über den VfL Wolfsburg hergezogen wird. Wieder massiv Klischees bedient werden. Und der Kollege, der das verfasst hat, ist Tobias Holtkamp. Der ist unter anderem Chefredakteur von Transfermarkt.de und Mitglied der Chefredaktion der Sportbild. So, sprich, der Mann hat Einfluss. Und mit so einer, ja, wie gesagt, Häme und einer abwertenden Haltung gegenüber dem Verein, das ist ja keine Kritik, die da drin steht. Ja, wir wissen selber, dass wir doof spielen momentan, aber mich nervt sowas und mich regt einfach sowas aus. Jetzt könnte man hergehen und sich das, ja, ignorieren oder sonst irgendwas. Aber ich werde jetzt schon mal ankündigen, ich werde den Kollegen mal anschreiben, ob er denn mit mir auch bereit ist, seine Thesen hier im Wölferadio zu vertreten und mit mir darüber mal zu diskutieren. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo der Hase langläuft. Denn es kann nicht sein, dass wir das, was wir uns seit Jahren jetzt aufgebaut haben, mit einem, ja, quasi schlechten Zwischenschritt, den wir jetzt mal eingelegt haben, wieder kaputt machen. Und ich sage euch das und ich erzähle euch das und ihr merkt das vielleicht auch an meiner Stimme, dass ich da ein bisschen angefasst bin, wie das so schön heißt, modern. Mir geht es im Wesentlichen auch mal darum zu zeigen, die momentane Situation, was die externen für eine Auswirkung hat. Wir haben schon genug mit uns selbst zu tun, ja, sowohl was die Fans auf den Tribünen als auch die Mannschaft auf dem Rasen, die Motivationstechniken des Trainers etc. etc. haben wir alles auch genug durchgekaut hier. Aber nichtsdestotrotz wollte ich da einmal darauf hinweisen, was das denn jetzt heißt. Jetzt kommen sie nämlich alle aus ihren Ecken, die Hater. Und es sieht so ein Stückchen so aus, als würden wir das, was wir uns mühsam aufgebaut haben, jetzt über mehrere Monate und sogar Jahre, dass wir das mit dem Arsch wieder einreißen. Und das sollte dann tatsächlich auch Mannschaft und den Verantwortlichen bewusst sein, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir Fans und alles im Wolfsburger Umfeld und der Verein sich Erfolge und Nachhaltigkeit wünscht, sondern wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es sofort einen auf den Deckel. Da kommen die ganz genüsslich hervor und machen all das wieder madig, was wir eigentlich aufgebaut haben. Und das darf es auch nicht sein. Denn ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mir von den Schmierfinken da dauernd sowas aufs Brot schmieren zu lassen. So, da jetzt mal Punkt. Kommen wir mal zu Schalke nochmal ganz kurz. Denn das war ja hinten nix, vorne nix, in der Mitte nix und ja, insgesamt dann auch überhaupt nix. Und befremdlich hat mich dann auch gestimmt, wenn sich dann Daniel Caligiuri hinterher stellt und sagt, ja, also nach dem ersten Tor, da sind wir irgendwie auseinandergefallen. Ja, da waren aber noch, was, 70 Minuten, 60 Minuten, 65 Minuten zu spielen. Jedenfalls noch genug Zeit. Und was halt nicht sein kann, ist, dass, wenn das sowas passiert, dass dann keine Reaktion erfolgt. Nehmen wir nur mal das erste Gegentor, ja. Ich meine, da machen wir vorne einen halbherzigen Abschluss und hinten raus laufen wir dann in einen Konter, wo dann Naldo und Knoche gar nicht wissen, zusammen mit Gila Wugi, wen sie zuerst anlaufen sollen und welchen Raum sie zumachen sollen. Ja, weil der Huntela entweder spielt dann raus zum Sané, da macht er ihn wahrscheinlich selber rein, oder aus 25 Metern zieht er ab, dann ist der Schuss wahrscheinlich auch noch haltbar. Also alles sehr, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und das sind alles Geschichten, die gehen aus meiner Sicht nur sehr, sehr, sehr schwer und sind auch nur schwer nachzuvollziehen. Und über die Situation beim VfL Wolfsburg, gerade auch was so die Ansichten aus der Mannschaft und vom Trainer angeht, da möchte ich gerne sprechen mit meinem ersten Gesprächsgast. VfL intern. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Das ist Kurt Hoffmann, Sportreporter bei der Bild-Zeitung und zuständig für den VfL Wolfsburg. Hallo Kurt. Hallo Lenny. Jo, Sondereinheiten, manche sprachen auch von Straftraining, gestrichene Freizeit. Dieter Hecking hat diese Woche nochmal alles versucht, die Maßnahmen sind bekannt. Haben Sie denn was gefruchtet aus deiner Sicht? Ja, ich hoffe, es ist schwer für den VfL. Man würde es natürlich erst am Samstag zwischen 15.30 Uhr und grob 17.20 Uhr sehen. Denn für meinen Geschmack hängt von diesem Spiel gegen Ingolstadt sehr, sehr viel für den VfL ab. Wir erinnern uns ja alle, nach der überragenden letzten Saison hieß es ja, wir wollen wieder in die Champions League, das am liebsten direkt. Jetzt hat ja jeder die Tabelle vor Augen. Jeder weiß, wie weit der Abstand jetzt schon zu Hertha BSC und den anderen Konkurrenten ist. Man sollte sich nicht nochmal einen Punktverlust zu Hause gegen den Aufsteiger aus Ingolstadt erlauben. Ja, das sehe ich natürlich genauso. Du hast diese Woche nochmal mit Dieter Hecking und Max Kruse auch gesprochen, auch für einen Artikel. Was haben die beiden denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Man merkt jedem an, dass die Anspannung intern groß ist. Das ist ja auch selbstverständlich. Wenn du 7 Spiele am Stück ohne Sieg, jetzt mal Manchester United in die Champions League ausgeklammert, wenn du in der Bundesliga 7-mal am Stück nicht gewinnst, dann muss die Anspannung groß sein. Man versucht natürlich auch vieles immer zu kaschieren. Das sind diese rhetorischen Feinheiten, die sich Fußballer mittlerweile angewöhnt haben, wie zum Beispiel Max Kruse, der gestern sagte, wir können das nur als Mannschaft lösen, wir kommen da nur als Mannschaft raus. Das Ganze wird natürlich dadurch konterkariert, wenn Dieter Hecking nach dem letzten Spiel sagt, wir sind keine Mannschaft. Ja, und man merkt es auch im Training. Das ist also so oft wie gestern hat Dieter Hecking schon lange nicht mehr das Training unterbrochen, wieder alle im Kreis zusammengeholt, wieder nochmal gesagt, Leute, so nicht, so geht's nicht, leichte Ballverluste, so muss das laufen. Das sieht manchmal aus wie jetzt waren wir nur ein Lehrgang, wie Bundesliga-Fußball erfolgreicher zu funktionieren hat, aber das vorm 21. Spieltag, das stimmt doch irgendwie bedenklich. Das klingt auch ein Stück weit erschreckend, so wie du das beschreibst. Wo liegt denn aus deiner Sicht besonders der Wurm drin? Da müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen. Wir erinnern uns alle, dass am letzten Augustwochenende wurden Spieler wie Kevin De Bruyne und Ivan Perisic doch noch verkauft. Das heißt, im Prinzip war eigentlich die ganze Vorbereitung war am Ende für die Katz, weil wir wissen alle, das Wolfsburger Offensivspiel war eben genau auf die beiden aufgebaut. So, jetzt sind die nicht mehr da. Man hat dann Ersatz verpflichtet, aber man muss ohne Kevin, ohne Ivan, muss man dann halt irgendwann mal anfangen, eine neue Idee vom Fußball zu entwickeln. Wie wollen wir denn in Zukunft spielen, erfolgreich spielen? Ja, das Konstrukt mit De Bruyne, mit Perisic ging nicht mehr. Das war dann so ungefähr lax gesprochen. Defensiv gut stehen, Ball gewinnen, Ball Kevin geben. Der hat dann schon mit Ivan zusammen irgendeine Idee. Irgendwas kommt dann schon bei rum. Den Spieler hast du jetzt nicht mehr. So, und jetzt reden wir drüber, dass wir am Anfang der Rückrunde stehen und eigentlich immer noch nicht die richtige Idee vom Fußball haben. Die muss jetzt langsam kommen, denn wenn der VfL das europäische Geschäft dieses Jahr verpassen sollte, was sich ja im Moment fast so andeutet, dann kommen ja auch eventuell finanzielle Probleme auf den Club zu. Das darf man mal nicht vergessen. Wann könnte es denn dann eng werden für den Trainer? Na, wenn Ingolstadt in die Hose gehen sollte oder wenn das Ergebnis in der Champions League die Woche drauf nicht passt? Ich gehe davon aus und ich hoffe es schwer, dass es für den Trainer überhaupt nicht eng wird. Denn aus meiner Sicht hat der Trainer nicht allzu große Schuld an dieser Entwicklung. Denn was soll er, das habe ich ja gerade angesprochen, was soll er denn tun, wenn er am letzten Augustwochenende 2 wichtige Spieler noch verliert? Was hätte er tun sollen? Du musst halt jetzt gucken, dass du mit dem Material, was du hast, Hinzu kommt natürlich dann auch ständige Maleschen mit Luis Gustavo, das darf man mal nicht außen vor lassen. Der war in der Hinrunde nie richtig fit. Ja, jetzt fehlt dir Maxi Arnold, wichtiger Faktor. Was soll der Trainer denn da tun? Schau dir nur die Bankbesetzung beim letzten Auswärtsspiel in Schalke an. Wer saß auf der Bank? Da saßen Ismail Azawi, ein Talent, der noch nicht nachgewiesen hat, dass er volle Bundesliga-Reife hat. Da saßen Felipe Lopez 1,5 Jahre nach einer äußerst schweren Erkrankung, die hätte vielleicht auch sein Karriereende bedeuten können. Und Putaro, ein Stürmer aus der A-Jugend. Also wir reden auch darüber, dass der Kader des VfL Wolfsburg in seiner Gänze im Moment vielleicht nicht Champions League Ansprüchen genügt. So, und was soll der Trainer da tun? Der muss gucken, dass er das jetzt im Moment das Beste rausholt. Hinzu kommt erschwert, dass in dem Kader, ich drücke es jetzt mal lapidar aus, im Prinzip fast jeder macht, was er will, aber keiner macht das, was er richtig soll. Dann stehst du da und holst die nötigen Punkte nicht. Das ist ja fast schon ein kleines Plädoyer, was du da gehalten hast und erklärt hast, warum und weshalb nachvollziehbarerweise Sachen so sind, wie sie sind. Jetzt gibt es aber nicht wenige, die da sagen, ja, für die Disziplin der Mannschaft ist der Trainer verantwortlich, für die Zusammenstellung des Kaders dann auch der Manager. Was sagst du denn den Kritikern, die da jetzt vermehrt aus dem Busch kommen? Ich würde den Kritikern raten, genau hinzugucken, denn am Ende ist es doch immer wieder sicher, ist der Trainer ist immer das schwächste Glied in der Kette am Schluss. Aber in dem Fall VfL Wolfsburg sei ganz deutlich, da steht nach wie vor eine Mannschaft, gespickt mit Nationalspielern, die alle Fußball spielen können. Haben die alle schon gezeigt, dass sie Fußball spielen können? Die müssen als Mannschaft funktionieren. Guckt euch das Spiel auf Schalke an. Wie kommt es zu den Gegentoren? Da bleibt der Erste stehen, dann denkt der Zweite, der bleibt stehen, dann bleibe ich auch stehen. Die Mannschaft muss als Mannschaft wieder funktionieren. Das ist doch das, was diesen Verein jahrelang oder sagen wir mal, ja, nicht jahrelang, sondern unter der Führung von Klaus Allofs und Dieter Hecking stark gemacht hat. Das hat immer funktioniert. Und plötzlich funktioniert es gar nicht mehr. Soll das alles nur am Trainer liegen? Soll das alles nur an Einkaufspolitik liegen? Über die Brücke gehe ich nicht. Es geht darum, dass diese gut bezahlten Herren Kicker verdammt noch einmal das abzurufen haben, was sie können. Das heißt, wir reden wieder so ein bisschen über die Wohlfühloase Wolfsburg. Das, was wir als Diskussion ja auch schon vor ein paar Jahren mal hatten. Zieh doch einfach den Vergleich. Es erinnert mich manchmal frappierend an die Saison 2009-2010. Das war die Saison, nachdem der VfL Wolfsburg überraschend und überragend deutscher Meister wurde. Was war danach? Da gab es sicherlich andere Problematiken, die zu einer Krise geführt haben. Aber immer, wenn dieser VfL einen Topf nach Hause holt, ist im Jahr danach der Teufel los. Da muss man sich mal fragen, woran das vielleicht liegen könnte. Eine seltsame Entwicklung. Ja, das stimmt. Da kann man sich echt in der Tat nicht so oft einen Reim drauf machen. Jetzt kannst du aber auch nicht immer gleich die Mannschaft nach dem Erfolg rausschmeißen. Das würde ja auch nicht funktionieren. Kommen wir nochmal zur sportlichen Gegenwart. Hast du das Gefühl, dass eine sehr, sehr große Fokussierung auf das Spiel von Ingolstadt herrscht? Oder spielt die Champions League im Hinterkopf auch schon eine Rolle? Nee, du musst ja erstmal deine Hausaufgaben erledigen. Das ist A und O. Du musst jetzt gucken, dass du gegen Ingolstadt wie auch immer 3 Punkte einfährst, und wenn es in der Nachspielzeit ein schmutziges 1-0 durch einen abgefälschten Ball ist, alles scheißegal, 3 Punkte müssen auf das Konto. Ja, nochmal, Ziel ist europäisches Geschäft, und wenn man jetzt mal die aktuelle Tabelle nimmt und rechnet mal aus, anhand des Punkteschnitts der Konkurrenten, wo die am Ende landen könnten nach 34 Spieltagen, heißt es, dass der Wolfsburger jetzt zwischen 27 und rund 30 Punkte noch holen müsste, um zumindest in Europa League zu spielen. Wir haben noch 14 Spiele, das heißt, du musst 9 bis 10 Spiele gewinnen und darfst nicht mehr viel verlieren. Und am besten fängst du am Wochenende schon mal damit an, gegen den Aufsteiger aus Ingolstadt, was schwer genug wird. Ja, das glaube ich auch. Da spreche ich auch gleich noch mit dem Kollegen aus Ingolstadt drüber, was der dazu meint. Noch eine kurze Frage zu deiner Arbeit. Ihr seid ja von der Bild-Zeitung aus da auch mit mehreren Kollegen aufgestellt. Wie läuft das ab? Wie teilt ihr euch da auf von der Arbeit her? Wie kommt ihr an eure Geschichten? Also wir sitzen ja mit unserer Redaktion in Hannover. Wir sind eigentlich tagtäglich in Wolfsburg vor Ort im Wechsel. Ich habe ja noch meinen Kollegen Daniel Peters, der auch über den VfL Wolfsburg berichtet. Es ist der normale Tagesablauf, ist halt so. Wir wohnen ein bisschen weiter weg. Sind um 10 Uhr, wenn um 10 Uhr Training ist, sind wir normalerweise pünktlich da, gucken uns das Training an, danach gibt es Gesprächsrunden. Da hat man so grob irgendwie im Kopf, wie die Geschichte für den nächsten Tag geht. An Tagen, wo natürlich zweimal Training ist und irgendwelche Mittagsrunden stattfinden mit Spielern, wie zum Beispiel gestern mit Max Kruse, kommen natürlich nochmal Geschichten hinzu, die man dann auf einem anderen Portal, sprich online, das ist ja die digitale Zukunft dieser Welt, dann verdreht. Aber man geht schon morgens hat man sich schon Gedanken gemacht, in welche Richtung eine Geschichte für den folgenden Tag gehen könnte. Es sei denn, es passiert irgendwie was beim Training, was keiner hofft, dass irgendwie schwere Verletzungen oder so, da hofft man nie drauf auf so eine Geschichte, aber da muss man dann halt zeitnah und schnell reagieren. Und man darf ja ein Medium mittlerweile nicht vergessen, das ach so wichtige Twitter. Das ist ja auch so ein Kanal, wo wir unsere Geschichten, Nachrichten, Meldungen verbreiten können. Jetzt haben nicht wenige Wolfsburg-Fans den Eindruck, dass man jetzt bei der Bild überregional, euch beide, die ich dran seid am Verein, die nehme ich da jetzt mal raus, oder auch bei der Welt oder bei der Sportbild, wie wir vorhin gehört haben, dass da gern auch mal das ein oder andere Klischee bezüglich des VfL ja, bedient wird, gerade was so Zuschauerzahlen oder auch Tradition angeht, und dass sich insbesondere auch die Bild-Zeitung gern so als Anwalt der Traditionsvereine generiert. Wie siehst du denn das? Also da bin ich eher anders gepolt, weil ich halt einfach sage, diese Stadt Wolfsburg, die ist halt mit, du kannst mich jetzt korrigieren, 130 bis 140.000 Einwohnern, ist das richtig? Ja, so um die 125.000. Die Stadt ist halt nicht größer. So, und das Stadion hat halt nur mal 30.000 Plätze. Ich habe mal über online eine Geschichte gemacht, in der stand drin, dass sich andere Bundesliga-Clubs in weitaus größeren Städten durchaus mal eine Scheibe von der prozentualen Auslastung der VW-Arena abschneiden könnten. Denn die VW-Arena hatte in der vergangenen Saison eine Auslastung, leg mich jetzt nicht fest, aber die war Mitte 90%. Dann guckst du mal zu Hertha BSC Berlin, die sind im Moment Dritter, zur Hauptstadtclub. Die Stadt Berlin hat 3 Millionen Einwohner. Hertha BSC hat eine durchschnittliche Auslastung im Olympiastadion von zwischen 60-70%. Über was reden wir? Ne, die Stadt ist nicht größer, das Stadion wird nicht größer, das Stadion ist auch in seiner Größe für die Stadt Wolfsburg genau richtig gebaut. Das ist alles kein Problem. Du hast halt in Wolfsburg, mag jetzt für euch nicht schön sein, wenn ich das anspreche, du hast halt auch viel Konkurrenz. Du hast Hannover nicht weit weg und du hast den ungeliebten Nachbarn Braunschweig nicht weit weg. Der hat halt diese sogenannte Tradition, der hat eine über Jahrzehnte hinweg entstandene Fankultur, da gehen die Leute halt auch gerne hin. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht gerne zum VfL geht, aber du hast halt Konkurrenz um dich rum. Das ist halt einfach so. Und du kannst Eventpublikum kannst du locken, indem du natürlich hervorragenden Fußball spielst. Aber da haben wir seit 7 Spieltagen leider ein Problem mit. Das heißt, bei dieser ganzen Klischee-Denke, da ziehst du gar nicht mit, da hältst du gar nichts von. Nein, da halte ich nichts von. Ich halte da nichts von. Guck doch einfach mal in die zweite Liga, wenn wir über Traditionsclubs reden, ist 1860 aus deiner Sicht ein Traditionsclub? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wo steht 1860 München? Ja, weit unten momentan, ne? Du kannst dir, um Tradition kannst du dir heutzutage, du kannst dir nichts mehr kaufen. Schön und gut, dass es die gibt. Ja? Es soll auch gerne die Leute geben, die das hochhalten. Aber sie nützt dir im heutigen Fußballgeschäft nichts mehr. Ja, das ist so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen und das, was ich auch immer sage. Aber machen wir einen Strich drunter und werden nochmal sportlich. Ja, Saisonverlauf. Wie geht's denn aus? Nächsten Spiele, Ende der Saison, wo landet der VfL Wolfsburg? Wenn ich jetzt rein kühl rechnerisch alles betrachte und davon ausgehe, dass die anderen Konkurrenten da oben in der Tabelle nur einigermaßen so weiter kicken, wie sie es zuletzt getan haben, befürchte ich, dass der VfL Mitte Mai damit zurechtkommen muss, wenn er nur Siebter oder Achter ist. Ja, das wäre nicht so schön. Trotzdem danke für deine Einschätzung und das Gespräch. Das war Kurt Hoffmann, Reporter bei der Bild-Zeitung und zuständig für den VfL Wolfsburg. Danke, Lenny, mach's gut. Nordkurve. Ja, klingt alles ein bisschen ernüchternd, nicht so positiv, wie man es gerne hätte. Deswegen habe ich auch die Frage der Woche in die Richtung gestellt. Ziele ändern, Zeichen setzen, Fragezeichen, und zwar in die Richtung, sind wir nicht erstmal gut beraten, jetzt möglichst viele Punkte einzusammeln, um dann nicht richtig unten reinzurutschen? Oder ist man auch von Seiten von Dieter Hecking gefragt, dahingehend Zeichen zu setzen, die arrivierten Spieler vielleicht auch mal auf der Bank Platz nehmen zu lassen und vermehrt Nachwuchsspieler, wie jetzt zum Beispiel mit Leandro Putaro, oder dass man die Neulinge bringt mit Bruno Henrique. Und da hat mir User Schniepel, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem geilen Usernamen, geschrieben. Und er sagte, Hecking sollte aus meiner Sicht bereit sein, Veränderungen einzuleiten oder auch mal unkonventionelle Wege zu gehen, anstatt nur auf ein funktionierendes Altbewährten zu warten. Es mag sein, dass er einige Dinge verändert hat, aber für mein Empfinden zu zaghaft. Es sollte was passieren, ansonsten wird Hecking bald eine für ihn unangenehme Veränderung zur Kenntnis nehmen müssen. Ich plädiere also pro Risiko. Soweit User Schniepel. Dann hat mir User User Kurpfalz geschrieben: Es ist zu früh, an größere Umbauten zu denken. Man muss versuchen zu punkten gegen Ingolstadt und dann kommt die Champions League. Erst wenn der glückliche Zustand eintreten sollte, dass man einige Punkte gegen den Abstieg geholt hat, oh, jetzt ist das böse Wort Abstieg schon drin, und relativ sicher dastehen sollte, würde ich Experimente mit Verjüngung und Erneuerung begrüßen. Aber so viele Möglichkeiten gibt der Kader auch da nicht her. Deshalb ist Hacking am meisten im psychologischen Bereich gefordert. Soweit User Kurpfalz. Dann User Exil Niedersachse, er hat geschrieben: Hacking kann ja kaum alle Spieler durch junge Spieler ersetzen. Wenn er also einige ersetzt, werden diese befristet, da sie als Schuldige für die Krise hingestellt werden. Die nicht ausgetauschten Spieler kriegen ein Alibi, da die ja die anderen schuld sind. Alles, was er machen kann, also Dieter Hacking, ist die Leistung im Training zu beobachten und danach aufzustellen. Und das übt die zweite, und da übt die zweite Reihe offenbar zu wenig Druck aus. Die einzige Lösung, welchen allen Spielern die ihr Alibi nimmt, ist für Alofs keine Option. Wieder der angesprochene Trainerwechsel. Also sollte Dieter Hacking vielleicht Einzelgespräche mit den Spielern führen und nach ihrer Meinung fragen. Und User Mike hat mir geschrieben: Eine wirkliche Korrektur der Ziele kann und sollte aus meiner Sicht nicht mehr geschehen. Zum einen begeben wir uns dann wieder unter den öffentlichen Beschuss im Hinblick auf Budget und getätigte Verstärkungen. Das haben wir ja zum Einstieg der Sendung auch gehört. Der Beschuss ist also da. Zum anderen wäre es sicherlich sinnvoller, so User Mike weiter, mal gar nichts zu Zielen zu sagen und nun die 40-Punkte-Grenze anzupeilen und ehrlich damit umzugehen, auch öffentlich, und dass der Kaderumbau bisher nicht funktioniert hat oder gelungen ist und damit hohe Ziele grundsätzlich nicht das Thema sein können. Ja, also auch die beschriebene Ernüchterung an dieser Stelle zu spüren. Und über die Situation beim VfL möchte ich auch mit einem langjährigen Fan mal diskutieren, nämlich mit unserer Schilderfrau Dorothea Nachstedt-Hampel, seit über einem halben Jahrhundert VfL Wolfsburg-Fan. Hallo Doro. Hallo Lars, alles klar? Ja, kann ich besser klagen, bis auf die Situation beim VfL Wolfsburg natürlich, aber das hat dich ja auch sehr tangiert. Du hast ja das letzte Mal nach dem Heimspiel gegen Köln sogar geschrieben: Jetzt trittst du in Plakatstreit, jetzt gibt's keine Schilder mehr. Kommt denn Samstag trotzdem wieder eins? Ja, es kommt eins. Was ich draufschreibe, sage ich allerdings noch nicht. Aber ich habe gedacht, das ist schon so Tradition. Und wenn ich jetzt kein Plakat mache, dann sagen diejenigen: Aha, jetzt wirft sie die Flinte ins Korn und ist gar nichts mehr. Also ich mache ein Plakat. Das heißt, der Frust hat sich bei dir auch so ein bisschen wieder gelegt? Die Enttäuschung hat sich gelegt. Also ich muss dazu sagen, bei dem letzten Heimspiel hatte ich 100% mit einem Sieg gerechnet. Bei dem Auswärtsspiel nicht. Aber da war bei dem Heimspiel, bei dem letzten, da war ich sowas von enttäuscht, dass die das Ding nicht nach Hause gefahren haben. Da war ich mehr gefrustet als wie jetzt bei dem verlorenen Auswärtsspiel. Du bist ja auch mal nah dran an der Mannschaft, häufiger beim Training, warst auch mit beim Trainingslager. Was hat sich denn da, ich meine, das ist jetzt erst ein paar Wochen her, was hat sich denn da verändert seitdem? Kann man das irgendwie erklären, die Entwicklung? Ja, und das ist ja das, was ich nicht verstehe. Erstmal verstehe ich nicht, dass jetzt viele hier schreien und rufen, Hacking raus und so. Also ich stehe da am Zaun und sehe, dass der Dieter Hacking und auch seine Co-Trainer wunderbar mit der Mannschaft arbeiten. Da wird Spaß gemacht, da wird auch ernsthaft gespielt, so ernsthaft, dass sich sogar der Bastos so schwer verletzt hat. Also ich sehe da eine ganz wunderbare Stimmung und kann überhaupt nicht verstehen, wenn Leute sagen, der Trainer erreicht seine Spieler nicht mehr. Ich erlebe das ganz anders im Trainingslager und es muss an irgendetwas liegen. Also ich habe da schon so einen Plan und eine Idee, woran es liegen könnte im ernsthaften Spiel. Aber wenn ich das sage, ist das ein bisschen sehr unpopulär und ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen sollte. Ja, also ich gebe dir gerne die Gelegenheit, ist ja ein freies Land hier. Jeder darf seine Meinung gerne sagen. Also bei uns stimmt ja auch, die sagen immer alle, der Sturm stimmt nicht. Das ist schon so richtig, ne? Die Sturmspitze und der Bass ist weg und De Bruyne ist ganz furchtbar. Aber in unserer Hintermannschaft stimmt etwas nicht. Und ich mag den Diego Benaglio sehr gern, das weiß jeder. Aber es in fast jedem Spiel ist irgendwie ein Flop dabei, eine Unsicherheit, dass irgendwas passiert. Und ich denke mal, ein Torwart muss der Mannschaft 100% Sicherheit geben, damit die auch wissen, der hält das. Er hat unendlich viel Verdienste und er hat ganz große Dinge gehalten und wir haben ihm viel zu verdanken. Aber wenn ich jetzt Trainer wäre und hätte was zu sagen, in der momentanen Situation würde ich den Castells für den besseren Mann halten. Und ich finde auch, im Moment ist Schäfer besser drauf als Ritchie, obwohl ich ein ganz großer Fan von Ritchie bin. Aber man kann nicht seine Lieblingsspieler immer einsetzen, wenn es da andere Spieler gibt, die diese Situation, diese Position besser im Moment begleiten könnten. Da muss man auch mal einen Schnitt machen und sagen, wir probieren mal was aus. Er kann ja nichts verlieren, er kann nur gewinnen. Also keine Angst vor großen Namen, höre ich da so ein bisschen raus. Immerhin ist Diego Benaglio ja auch zum Beispiel unser Kapitän. Ausgehend von der Frage Zeichen setzen oder nicht, würdest du Dieter Hecking auch sagen, Zeichen setzen? Ich würde ganz groß Zeichen setzen. Und auch diese Kritik an den Schürrle halte ich nicht für berechtigt. Der Schürrle ist ein Riesenspieler und den würde ich bei jedem Spiel einsetzen. Der ist im Kommen. Das ist genau wie De Bruyne. Der hat damals auch lange gebraucht. Schürrle ist im Kommen. Und ich muss noch, also ich rede ganz selten oder fast nie schlecht über einen Spieler. Aber wer hier wirklich ein Riesenflop ist in dieser Mannschaft und den ich überhaupt nicht mehr aufstellen würde, der Bendtner. Die ganzen Bendtner-Fans, die da immer rufen, der Lord und sind ja auch viel Auswärtige und der muss kommen, der bringt überhaupt nichts. Den würde ich als, ich glaube auch, das ist ein ganz großer Störfaktor in der Mannschaft, den würde ich überhaupt nicht mehr bringen. Aber wie gesagt, mich fragt keiner, ich bin nicht der Trainer, aber das sind so meine Gedanken dazu. Ja, ist auch okay, wenn man da kein Blatt vor den Mund nimmt. Es stellt sich natürlich immer die Frage, ob man da jetzt einzelne Spieler rausgreifen muss oder nicht. Kommen wir von der Mannschaft doch mal aufs Publikum. Was wünschst du denn von den Fans, insbesondere auch dann jetzt beim Heimspiel gegen Ingolstadt? Also ich erwarte mir auf alle Fälle ganz bestimmt keine Pfiffe und dass die Leute so früh gehen. Also bei mir kann man es ja auch sehen an meinen Aufnahmen, die ich mache. Ich bleibe, bis der letzte Spieler den Platz verlassen hat. Das gehört sich so, das macht man auch so, wenn man im Theater ist. Aber wenn in der Nordkurve, was im Grunde ja unsere Mauer ist, unsere Fankurve, wenn da die Leute abhauen, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, wenn die Spieler angefeuert werden von A bis Z, dann kommt da eine positive Energie rüber. Die sollen nur mal an Dortmund denken, wie die letztes Jahr, die waren viel schlechter als wir. Und die Fans haben so auf die gehalten. Wir müssen nicht locker lassen und jetzt auf die Fanseite auch schreiben, hier die VfL-Fans, das nehme ich ganz doll übel. Also so ganz hämische Worte, vor allem auch in Richtung Trainer. Das gehört sich nicht. Kritik, ja, das muss sein. Aber so abfällig und entwertend Menschen beurteilen, der letztes Jahr noch Trainer des Jahres geworden ist. Und ich finde auch diese Leute, die so abwertend reden, bei den nächsten 2, 3 gewonnenen Spielen schreien die am lautesten Hurra. Das ist leider so, das habe ich schon ganz oft beobachtet. Also Fakt ist, ich bin auch enttäuscht, aber ich würde mich kritisch äußern, aber nicht einen Menschen runtermachen, den wir hier auch so viel zu verdanken haben. Man merkt, da ist viel Herzblut dabei. Wie viele Jahre bist du jetzt VfL-Fan? 61 Jahre. Ja, da muss ich noch ein bisschen, würde ich sagen. Aber eine Frage habe ich dann noch. Aus all diesen Jahren, gibt es da irgendeinen Lieblingsspieler, irgendeinen, den du besonders gern gemocht hast? Kann ich nicht. Das wechselt. Also ich habe Spieler, Klimovic und so, es gibt Spieler, die ich sehr gern mochte. Und die hat man in guter Erinnerung. Und aus den ganz früheren Zeiten, da hatte ich auch welche. Aber ich kann nicht sagen, dass ich hier einen durchgängig habe. Also bei mir ist ein bisschen so aus dem Augen, aus dem Sinne. Ich gucke nicht nach hinten, das ist Zeit, die gewesen ist. Ich gucke aufs Heute und morgen, was da kommt, weiß ich nicht. Ne? Also ich mag im Moment sehr gern den Kruse. Ich finde, weiß nicht, der hat Witz und der kann auch spielen, auch wenn er im Moment keine große Leistung bringt. Und vorher, also er steht fast mit Ritchie auf einer Stufe, den Rodriguez, den mag ich auch sehr gern. Aber so, dass ich nur mein Herz zerreiße für einen Spieler, nein, das ist nicht. Schäfi ist auch sehr lieb. Jo, eine Frau, klare Meinungen. Dorothea Nahstedt-Hampel, bekannt auch als die Schilderfrau. Vielen Dank für das Gespräch. Gern. Kurzpassspiel. Ja, bei Hannover 96, da läuft es ja momentan sportlich nicht so richtig in der ersten Liga. Ja, und dann machen auch noch diese drei Nachwuchsspieler da Schlagzeilen, die versucht haben, eine Spielbank zu überfallen. Da fragt man sich auch, was ist da denn los? Haben sich auch nicht so schlau angestellt, haben irgendwie sich erwischen lassen, weil sie den Wagen im Parkverbot haben stehen lassen und die falschen und die geklauten Nummernschilder waren da auch noch dran. Aber immerhin gibt es für die drei Jugendspieler jetzt auch Anfragen, angeblich von Bayern München und Eintracht Frankfurt. Denn mit der kriminellen Energie kann man dort ja durchaus was anfangen. Dann gab es ja diese Fan-Protestaktion gegen zu hohe Eintrittspreise beim Pokalspiel Stuttgart gegen Dortmund. Ja, da fielen ja ganz viele Stofftennisbälle auf den Platz, wurden da hingeworfen. Ja, wurde dann hinterher eingesammelt, die Spieler haben sich daran auch beteiligt. Nur Kevin Großkreuz war hinterher ein bisschen enttäuscht. Er hat nämlich so viele von den kleinen gelben Bällen bei den Dortmundern ins Tor geschossen, dass er dachte, Stuttgart ist weiter. Kombinationsspiel. Und natürlich wollen wir auch noch reden über den nächsten Gegner des VfL Wolfsburg, den FC Ingolstadt, einer der Überraschungsmannschaften dieser Saison. Und darüber möchte ich sprechen mit Lars Wilhelm vom Ingolstädter Fußballtalk 19er Alu. Hallo Lars. Lenny, servus, hallo aus Ingolstadt. Ja, ihr könnt doch wohl schon planen für die nächste Saison in der ersten Bundesliga, oder nicht? Schauen wir mal, vielleicht überholen wir den VfL Wolfsburg dann noch. Ja, bloß nicht. Nee, schauen wir mal, aber Spaß beiseite, ich meine, es schaut ganz gut aus, ja. Och, warum so bescheiden? Oder will man erst den Bär vom Eis holen, bevor man das Fell der Kuh verteilt oder wie das auch immer heißt? Auf alle Fälle. Also hier in Ingolstadt arbeitet man ziemlich seriös, also hält den Ball auch flach und man tut die Dinge erst, wenn sie auch unter Dach und Fach sind und die Jungs wissen, wo sie herkommen und das steht dem Verein auch ganz gut. Das passt schon. Also momentan wird noch nicht geplant. Wahrscheinlich momentan zweigleisig im Verein, ja. Was wäre denn der Schlüssel zum Erfolg, wenn der Klassenhalt klappt? Ich glaube, beim FC Ingolstadt hat man in der jüngsten Vergangenheit ganz gute Personalentscheidungen getroffen mit dem Sportdirektor Linke und mit Ralf Hasenhüttl als Chefcoach und auch dem äußerst erfahrenen Co-Trainer. Und ja, da hat man viel richtig gemacht. Und Hasenhüttl muss man sich ja auch überlegen, der hat die Mannschaft damals in der zweiten Liga übernommen. Da waren die Tabellenletzter. Und er hat einfach den Jungs einen Spirit eingehaucht, der super ist. Also die Jungs wissen, was sie können. Die wissen auch, was sie nicht können. Und das bringen die momentan super auf den Platz. Das heißt, ihr kommt über den vielbeschworenen Mannschaftsgeist. Absolut. Also wir saßen jetzt vor kurzem mit Michael Henke zusammen und da haben wir eben auch genau das angesprochen und das hat Henke uns auch bestätigt, dass es eine richtig eingeschworene Mannschaft ist. Es wurden ja, wenn du dir das anschaust, auch nicht so viele neue Spieler dazu gekauft. Ja, also das Geld hat der FC Ingolstadt eh nicht und auch nicht ausgegeben. Und ja, du siehst, was du momentan auf dem Platz siehst, ist ja die Aufstiegsmannschaft, also eine Zweitligamannschaft. Und das ist aller Ehren wert, was die da momentan auf dem Platz zaubern. Ja, absolut. Ich habe mir auch im Vorfeld des Gesprächs so ein paar Zahlen angeguckt. Also es ist ja fast schon ein Phänomen, was Ingolstadt da darstellt in der ersten Liga. Ich meine, ihr schießt nicht nur mit die wenigsten Tore, ihr habt auch relativ geringe Laufleistung, jetzt im Vergleich mit anderen Teams, die so ein bisschen weiter unten eingeschätzt worden sind. Und auch eure Passquote ist nicht besonders gut. Also richtig laufen macht er nicht und richtig geile Pässe spielt er auch nicht, jedenfalls nicht in der Summe. Wie würdest du denn das bewerten? Ja, also das ist das, was ich vorher schon angedeutet habe. Die Jungs stehen gut, die machen gut dicht, die lassen wenig zu. Also wenn man jetzt das erste Rückrundenspiel gegen Mainz, das der FC Ingolstadt 1-0 gewonnen hat, ich glaube, Mainz hat in der zweiten Halbzeit überhaupt keine richtige Torchance mehr. Also das ist schon brutal schwer, gegen die gut organisierte Ingolstädter Mannschaft einen Angriff zu fahren. Ja? Also das ist schwierig. Also das wird euch auch vor Probleme stellen, schätze ich mal. Da kommen wir gleich nochmal zu. Du hast den Mannschaftsgeist bei euch angesprochen. Gibt es trotzdem Spieler, die du herausheben würdest aus der Mannschaft? Ui, das ist schwierig. Natürlich ist Ramazan Öpcan als Torhüter von hinten raus ein Lautstarker. Der hat aber auch jetzt ein bisschen Konkurrenz bekommen durch Nyland. Das tut ihm wahrscheinlich auch ganz gut. Die pushen sich so ein bisschen gegenseitig hoch. Also Özcan natürlich als Torwart stabile Abwehr, Kapitän Martip ist wichtig. Daneben Hübner räumt alles ab. Ja, also schwierig, jemanden herauszuheben. Also die machen das echt übers Kollektiv. Also in Dortmund war ich jetzt auch oben. Das war sensationell, was sie da gespielt haben. Und wenn Mats Hummels nach dem Spiel sagt über Lecky, er hat noch nie so einen Typen gesehen, der ihm als Stürmer hinterherläuft, nur um den gegnerischen Angriff zu unterbinden, dann sagt er schon viel aus. Die ackern alle füreinander. Also da möchte ich jetzt gar keinen großartig rausheben. Ackern ist ja auch so ein bisschen das Stichwort. Habt ihr ja auch im Hinspiel beim 0:0 gezeigt und euch richtig reingehangen. Jetzt ist ja die Situation beim VfL nicht so ganz einfach. Was erwartet ihr denn an Gegner? Was erwartet ihr vom VfL? Einen angeschlagenen Boxer oder doch einen richtig harten Prüfstein? Ja, ich glaube, wer das beim VfL Wolfsburg noch nicht gecheckt hat, um was es jetzt da geht, der ist, glaube ich, im falschen Verein. Und insofern rechnet der FC Ingolstadt da mit einem bockstarken Gegner, der auch von Hacking so scharf gemacht wird. Ich meine, Wolfsburg muss ja, ihr müsst ja Punkte einfahren, das hilft ja nichts. Und ich glaube, der FC Ingolstadt ist da gut beraten, mit einer Top-Mannschaft zu rechnen. Da höre ich so raus, so ein Unentschieden, da wird er schon sehr zufrieden mit. Ja, auf alle Fälle. Also viel Tore fallen bei den Spielen beim FC Ingolstadt eh nicht. Also 0-0 oder 1-1, das wären jetzt auch so meine Tipps gewesen. Jetzt wird ja der FC Ingolstadt auch immer so ein bisschen in die Werksclub-Richtung gedrängt, aufgrund auch der Nähe zu Audi. Das ist euch aber gar nicht so recht, ne? Ja, eure Fußball GmbH ist ja mittlerweile eine 100% Tochter von VW und beim FC Ingolstadt sind es knapp 20%, die Audi über die Quattro GmbH Anteile an der Fußball GmbH hat. Also insofern ist das ein Riesenunterschied. Also selbst Bayern München hat mit knapp 25% ja mehr Anteile nach außen vergeben als der FC Ingolstadt. Also insofern, Werksclub, nee. Also und auch von der Tradition, ich weiß nicht, ob das der Verein immer so richtig nach draußen trägt oder das kommt mir immer ein bisschen zu kurz mit dem MTV und dem ESV. Ich meine, ich bin auch schon über 40. Als ich hier nach Ingolstadt gekommen bin, da waren die beiden Vereine in der zweiten Liga. Und da ist ja durchaus auch Tradition vorhanden und insofern, also. Aber hauptsächlich geht es natürlich um die Anteilseigner und das sind beim FC Ingolstadt halt nur knapp 20%. Also. Und insofern, ja, sieht der FC Ingolstadt sich nicht als Werksclub. Wie nehmt ihr da in Oberbayern den VfL Wolfsburg wahr, so auch in den letzten paar Jahren? Ihr seid eine ganz andere Liga mit Kevin De Bruyne für 75 oder 74 Millionen da zur City oder Draxler mal für 36 Millionen kaufen oder Kruse für 12 oder Schürrle für 32. Ihr seid eine ganz andere Liga. Also ja, und auch von den Zuwendungen vom VW-Konzern, da muss der FC Ingolstadt, glaube ich, schon viel Schals im Vorfeld verkaufen, um das Geld einzufahren, was ihr halt noch von VW bekommt. Also insofern sind die Anzeichen oder Vorzeichen ganz andere. Also ja, ich habe gestern noch einen schönen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Der alte VfL Wolfsburg fehlt, also auch als Konkurrent zum FC Bayern, weil wer soll Bayern überhaupt noch Konkurrenz bieten? Und ja, wäre schön, wenn da mal wieder was kommen würde, wenn ihr euch da oben auch etabliert, dass die Liga nicht so langweilig ist. Ich denke, dass wir mit dem Dieter Hecking einen guten Trainer haben und mit dem Klaus Allofs nachgewiesenermaßen tollen Geschäftsführer da jetzt haben. Also wenn es die nicht können, dann weiß ich nicht, wer dann. Also ich halte vom Allofs große Stücke und dann wird sich das alles schon in die richtige Richtung entwickeln, denke ich. Was natürlich immer ein bisschen hinkt, sind halt die Startvoraussetzungen. Wenn Vereine wie Eintracht Frankfurt und Mainz und Augsburg und Mönchengladbach und so weiter, wie gesagt, die müssen halt über ihren Merchandising oder so erstmal ihre Hunderttausenden und Millionen verdienen. Und da hat halt der VfL Wolfsburg ganz andere Startbedingungen. Aber ich denke, das war eine Entscheidung damals von 2001 und die DFL oder DFB, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber unterm Strich macht der VfL Wolfsburg zurzeit schon viel richtig, auch wenn sie momentan auf Platz 7 stehen. Letzte Frage, wo landet ihr und wo landen wir am Ende der Saison? Ingolstadt mit einer Zweitligamannschaft in der Bundesliga rocken, ist nur wichtig, das drin zu bleiben oder die Liga zu halten. Dann wird man sehen, was nächste Saison dann passiert. Und dass der VfL Wolfsburg das Potenzial hätte, Champions League Plätze zu erreichen, steht, glaube ich, außer Frage. Ob ihr das hinbekommt, das wisst ihr besser als wir. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg bestimmt noch Platz 4 erreicht. Ja, die Hoffnung stirbt, kennst du den Satz, ne? Das war Lars Wilhelm, Experte für den FC Ingolstadt vom 19er Alu Fußball Talk. Danke fürs Gespräch. Danke dir, Lerni. Schönen Tag noch. Ciao. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans und ein Wolfsburger fliegen von Waggon aus nach Tokio oder was weiß ich wohin. Auf jeden Fall, der Wolfsburger, der sitzt am Gang und die beiden Braunschweiger so zum Fenster hin. Und vorm Start macht sich der Wolfsburger ein bisschen bequem, zieht sich die Schuhe aus und so weiter und so fort. Und da sagt dann der Braunschweiger, der in der Mitte sitzt, hier, Entschuldigung, können Sie bitte aufstehen, ich würde mir gerne mal eine Cola holen. Und da sagt der Wolfsburger, nein, ich sitze am Gang, gar kein Problem, ich gehe zur Saftschubse und hol die Cola. Steht auf und geht. In der Zwischenzeit nimmt der Braunschweiger den einen Schuh, den rechten Schuh, und rotzt dem Wolfsburger rein. So, Wolfsburger kommt wieder, sagt der andere Braunschweiger, der am Fenster sitzt, Entschuldigung, könnten Sie mir auch noch eine Cola holen? Gar kein Problem, sagt der Wolfsburger, steht auf und geht, nimmt der andere Braunschweiger den anderen Schuh und rotzt da auch rein. So, Wolfsburg kommt zurück, gibt die Kohle ab. Flug verläuft ohne Zwischenfälle. Und als es dann Landeanflug ist, möchte der Wolfsburger gern seine Schuhe anziehen und merkt so, oh, da stimmt doch was nicht. Er guckt die beiden Braunschweiger an und sagt, ist es wieder soweit? Muss das wirklich sein? Dieser blinde Hass? Ist es wirklich schon wieder so weit gekommen? Muss das sein? Anderen in die Schuhe rotzen oder in die Cola pinkeln? Damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Ich mache mich vom Hof. Danke fürs Einschalten, Runterladen, Zuhören. Falls euch was gefallen hat an dieser Sendung, dann schreibt mir gerne. Schreibt mir, wenn ihr was überhaupt zu einem gewissen Thema wissen wollt, wenn ihr irgendwas besprechen wollt, schreibt mir einfach immer. Gar kein Problem. Entweder bei mir auf der Facebook-Seite, bei Wölfe Radio oder wolfsblog.de. Jetzt müssen ja eigentlich nur noch 3 Punkte her am Samstag gegen Ingolstadt. Ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du.